C1 Dialog 1 Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Daniela Olarescu. Woher kommen Sie, Frau Olarescu? Aus Rumänien. Wo wohnen Sie jetzt? In Frankfurt am Main. Wie ist Ihre Adresse? Moselstraße 29 60239 Frankfurt am Main. Wie alt sind Sie? Ich bin 23 Jahre alt. Dialog 2. Hallo, ich bin Salem Bouzidi. Ich komme aus Algerien. Wie ist Ihre Adresse? Oranienstraße 69, 10999 Berlin-Kreuzberg. Entschuldigung, wie bitte? Oranienstraße 69, 10999 Berlin-Kreuzberg. Aha, und wie ist Ihre Telefonnummer? 56 23 22 17. Und wie alt sind Sie? Ich bin 38 Jahre alt.